Ganz kurz, so, wenn man, ganz kurz, wenn man sich darüber bewusst wird, dass man unzufrieden ist, dann das reicht noch lange nicht. Dann kann man immer noch die Schuld auf irgendjemanden schieben, der gar nicht daran schuld ist. Also, ja. Das heißt, das Bewusstsein muss die Frage zulassen, die dahinter steckt, zunächst mal. Und die auch nicht so ohne weiteres beantwortet werden kann. Ja, schon ein richtiger Einwand. Das ist schon eine notwendige und keine hinreichende Bedingung. Genau, ja. Ich wollte mich eigentlich jetzt in dem, was ich sage, auf ihn beziehen. Ich mache trotzdem. Ich wollte mich mit dem, was ich jetzt sage, eigentlich auf dich beziehen. Ich hoffe, ich studiere da nicht unrecht. Aber ich habe das eben bei dem Beitrag so verstanden am Anfang, dass du gesagt hast, dass die Gesellschaft oder der Kapitalismus so weit fortgeschritten ist, dass er integrativ ist, beziehungsweise nicht mehr diese gesellschaftlichen Schranken setzt wie im Mittelalter, ne? Also mit der Aristokratie und noch mit diesem Judam, sondern dass dass es eigentlich eine Frage ist von dem, was man an Funktionen hier übernehmen kann. Da kann man dann, wenn man irgendwie den Hintergrund hat oder das Vermögen hat, dann also dass die praktisch die Gesellschaft viel durchgängiger ist, ne? Dass also mehr Mischung stattfindet. Ne? Das war doch dein Eingang von deiner Rede, oder? Das war der Eingang meiner Rede. Ja. Ich weiß nicht, was du daraus jetzt fragst. Da würde ich dir schon gerne widersprechen wollen, ne? Weil ich sehe Folgendes, dass ich sage, zum einen muss man schon erstmal gucken, wie sich denn die Vermögen tatsächlich verteilen in dieser Gesellschaft. Ne? Ich meine, was wir ja in den letzten 15 Jahren mitbekommen haben, ist ja eine irrsinnige Umverteilung in der Gesellschaft. Ja? Also, dass die herrschende Klasse oder beziehungsweise die besitzende Klasse immer mehr an sich gezogen hat. Ne? Also, da einfach so aus so einer ich glaube, es ist wirklich nicht schwer zu zeigen an den Privatvermögen, wie die sich verteilen, dass es da sowas gibt, wie dass sich, ich sag mal, 10% einer Gesellschaft wirklich zu den Geldbesitzern wird und auch zu den Machthabern wird. Aber ich will es eigentlich noch mal weiter treiben, dahingehend, dass ich sage, dass wir auch uns versuchen müssen, klar zu werden, wie viel gesellschaftlicher Schein auch produziert wird. Also ich will an einem Beispiel machen, ein Bekannter von mir, ne? Der hat Betriebswirtschaft studiert hier in Frankfurt, arbeitet jetzt in Heidelberg bei so einem Start-up-Unternehmen. Dieses Start-up-Unternehmen hat jetzt nichts anderes, ist in dieser Hightech-Branche, hat heute nichts anderes, als dass sie von irgendwelchen Möbelproduzenten, Büromöbelproduzenten, deren Kataloge ins Internet stellen. Der einzige Kunde ist die Deutsche Bank. Der Typ, der hat noch Betriebswirtschaft studiert, weißt du, was der heute für einen Job macht? Der macht nichts anderes, als dass er irgendwelche saublöden Kataloge dieser Unternehmen, die produzieren, scannt, dann irgendwie die aktuellen Preise für diesen Start-up-Unternehmen da reinsetzt. Also ein wirklich, ich sag mal so, ein saudoofen Job, wo ich sagen würde, was passiert eigentlich? Der Typ holt seine Sozialhilfe mit seinem Diplom bei der Deutschen Bank ab. Also,